Und jetzt Hipster werden, gehen jeden Trend gleich mit. Nicht nach Fragen, nur annehmen, einfach nur bei jedem Trend der Erste sein. Keiner will es wagen, im Restaurant noch Fleisch zu fragen. Robben, Schrupp und rote Beete, Ingwertee mit Eigenschlag. Nur vegan, Innenzeit vegan, Hipster rein, das Wort vegan liegt voll im Trend. Wart ihr das schon einmal essen, das kostet euch das letzte Hemd. Kräuter, Trant, auf Bell, auf Zunge, verfeinert euch Hochland, Klee auf einen Bett von tief, die schwimmt, mein Herz ist schwebt. Alle wollen ihr Hipster werden, gehen jeden Trend gleich mit. Mein Herz ist schwebt. Nicht nach Fragen, nur annehmen, einfach nur bei jedem Trend der Erste sein, der Erste. Ich will nix sagen, vegan, ist schon okay, doch ess ich ein Stück Fleisch. Müsst ihr mich als schlechten Menschen sehen, scheiß auf Biofleisch. Ich will Antibiotika, weil ich seit der letzten Dame nur noch Herpes hab. Alle wollen jetzt Hipster werden, gehen jeden Trend gleich mit. Nicht erfragen, nur annehmen, einfach nur bei jedem Trend der Erste sein. Alle wollen jetzt Hipster werden, gehen jeden Trend gleich mit. Mein Herz ist schwer. Nicht nach Fragen, nur annehmen, einfach nur bei jedem Trend der Erste sein, der Erste sein. Alle wollen jetzt Hipster werden, gehen jeden Trend gleich mit. Nicht nach Fragen, nur annehmen, einfach nur bei jedem Trend der Erste sein. Der Erste sein.